Erster Jesus sprach wieder zu ihnen. Er erzählte ihnen Gleichnisse. Zweiter, das Himmelreich ist wie ein König. Er machte eine Hochzeit für seinen Sohn. Dritter, der König schickte seine Diener. Sie sollten die Gäste zur Hochzeit holen. Aber die Gäste wollten nicht kommen. Vierter, er schickte noch einmal andere Diener. Er ließ den Gästen sagen, mein Essen ist fertig. Meine Ochsen sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Fünfter, aber die Gäste kümmerten sich nicht darum. Einer ging auf sein Feld. Ein anderer ging zu seiner Arbeit. Sechster, die anderen Gäste griffen die Diener an. Sie taten ihnen weh und töteten sie. Siebter, der König wurde sehr wütend. Er schickte seine Soldaten. Sie töteten die Mörder. Der König verbrannte auch ihre Stadt. Achter, dann sagte der König zu seinen Dienern, die Hochzeit ist bereit. Aber die eingeladenen Gäste waren nicht gut genug. Neunter, geht jetzt hinaus auf die Straßen. Ladet alle Menschen zur Hochzeit ein, die ihr findet. Zehnter, die Diener gingen auf die Straßen. Sie holten alle Menschen, die sie fanden. Es waren gute und schlechte Menschen dabei. Der Hochzeitssaal war bald voll mit Gästen. Elfter, der König kam herein, um die Gäste zu sehen. Er sah einen Mann. Dieser Mann trug kein Hochzeitskleid. Zwölfter, der König fragte ihn, Freund, wie bist du ohne Hochzeitskleid hierher gekommen? Der Mann sagte nichts. Dreizehnter, dann sagte der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße. Werft ihn nach draußen in die Dunkelheit. Dort wird er weinen und mit den Zähnen knirschen. Vierzehnter, viele Menschen sind eingeladen. Aber nur wenige sind ausgewählt. Fünfzehnter, danach gingen die Pharisäer weg. Sie wollten Jesus mit einer Frage fangen. Sechzehnter, sie schickten ihre Schüler und die Herodianer zu Jesus. Sie sagten, Lehrer, wir wissen, du sagst die Wahrheit. Du lehrst den Weg Gottes richtig. Du achtest nicht auf die Person. Siebzehnter, sag uns bitte deine Meinung. Dürfen wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Achtzehnter, Jesus wusste, dass sie ihn betrügen wollten. Er sagte, warum versucht ihr mich, ihr Heuchler? Neunzehnter, zeigt mir eine Münze für die Steuer. Sie brachten ihm einen Denar. Zwanzigster, Jesus fragte sie, wessen Bild ist auf dieser Münze? Und wessen Name steht darauf? 21. Sie antworteten, es ist das Bild des Kaisers. Dann sagte Jesus zu ihnen, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. 22. Als sie das hörten, waren sie erstaunt. Sie ließen Jesus in Ruhe und gingen weg. 23. An diesem Tag kamen Sadduzäer zu Jesus. Sie glaubten nicht an die Auferstehung der Toten. Sie fragten ihn, 24. Lehrer, Mose hat gesagt, wenn ein Mann stirbt und keine Kinder hat, soll sein Bruder seine Frau heiraten. Er soll dann Kinder für seinen Bruder bekommen. 25. Es gab einmal 7 Brüder bei uns. Der erste Bruder heiratete. Er starb aber und hatte keine Kinder. So gab er seine Frau seinem Bruder. 26. Genauso heirateten auch der zweite und der dritte Bruder die Frau. Das ging so weiter bis zum 7. Bruder. 27. Am Ende starb auch die Frau. 28. Wenn die Toten auferstehen, wem von den 7 Männern wird die Frau dann gehören? Alle 7 hatten sie ja zur Frau. 29. Jesus antwortete ihnen, ihr irrt euch. Ihr kennt weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes. 30. Denn wenn die Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr. Sie sind dann wie Engel im Himmel. 31. Habt ihr nicht gelesen, was Gott über die Auferstehung der Toten gesagt hat? 32. Gott sagte, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten. Er ist der Gott von Lebendigen. 33. Als die vielen Menschen das hörten, waren sie erstaunt über seine Lehre. 34. Die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Dann versammelten sie sich. 35. Einer von ihnen war ein Lehrer des Gesetzes. Er wollte Jesus mit einer Frage prüfen. 36. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? 37. Jesus sagte zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Liebe ihn mit deinem ganzen Herzen. Liebe ihn mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. 38. Das ist das größte und wichtigste Gebot. 39. Ein zweites Gebot ist wie dieses, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Rasse 40. Diese zwei Gebote sind die Grundlage für das ganze Gesetz und die Propheten. 41. Als die Pharisäer zusammen waren, fragte Jesus sie, 42. Was denkt ihr über den Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagten zu ihm, er ist Davids Sohn. 43. Jesus fragte sie, wie kann David ihn dann Herr nennen? David sagte im Geist, 44. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite. Ich werde deine Feinde unter deine Füße legen. 45. Wenn David ihn Herr nennt, wie kann er dann Davids Sohn sein? 46. Niemand konnte Jesus eine Antwort geben. Von diesem Tag an wagte niemand mehr, ihn etwas zu fragen.